Bischof, der Gewerkschaftssekretär, Augen des Saints go! Komm, mein Freund. Meine Damen und Herren, ich darf Sie wegen des Zwischenfalls um Entschuldigung bitten. Aber wir haben für alles gesorgt. Ein Ersatz ist zu stellen. Sie haben geseufzt. Ja. Weshalb seufzen Sie? Ihretwegen. Meinetwegen. Was mache ich nun mit Ihnen? Sie sind mir den ganzen Tag nachgegangen. Sagen Sie, wann es ist. Wann ist es? Wie heißt das Datum? Ich darf es nicht sagen. Ich möchte Ihnen den Mantel abreißen, die Mütze vom Kopf schlagen. Ich möchte Sie töten. Sie können es nicht. Warum quälen Sie die Menschen so? Damit Sie fragen lernen, statt zu antworten. Warum verlangt man immer Antworten von uns? Damit Ihr denken lernt, statt zu vertilgen. Kann ich jetzt aufstehen? Steh auf. Kann ich weggehen? Geh. Nach Hause? Ja. Zu meinem Tisch, zu meinem Bett, zu meinem Stuhl? Ja. Zu Block und Bleistift? Was willst du schreiben? Von Menschen, die fragen, statt zu antworten. Die denken, statt zu vertilgen. Kann ich gehen? Geh. Wohin wirst du gehen? Ein Salamander wird es mir sagen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. NDR 1 brachte das Hörspiel Totentanz von Wolfgang Weyrauch. Die Personen und ihre Sprecher waren W. Robert Graf, T. Richard Münch, Polizist Hans-Helmut Dicko, erster Junge Sascha von Salwitz, zweiter Junge Klaus von Twardowski, dritter Junge Christian Machalet, Lehrer Hans Goguel, männliche Stimme Armas den Fühler, Pilot Werner Schumacher. Erster Passant Horst Breitkreuz, zweiter Passant Hans Emons, Straßenkehrer Rudolf Fenner, vierter Junge Wolfgang Katzke, junger Mann Hartmut Reck, Mann Konrad Meyerhoff, Redner Manfred Steffen, alter Mann Eduard Marx, Mädchen Angela Schmidt, zweites Mädchen Gudrun Gerlach, zweiter junger Mann Günter Dockerill, dritter junger Mann Klaus Höhne, Freundin Brigitte Gerloff, Vertreter Herbert Fleischmann, Wächter Erich Weyer, Pfarrer Reinhold Nitschmann, Personalchef Hans-Christian Blech, Page Nikolaus von Festenberg, General Wolfgang Engels, Kellner Wolfgang Thiele, Leutnant Gerd Martiensen, Manager Willi Witte und Ingrid von Bothmer, Eva-Maria Petersen, Erika Reischle, Else Schauerhammer, Katja Schünemann, Ulrich Konopka, Erwin Laurenz, Hannes Stöß, Otto Tiermann, Max Zawislak. Toningenieur war Wilhelm Hagelberg, Schnitt Anne Domanicht, Helga Schmerberg, Regieassistenz Jutta Zech, Regie Martin Walser. Sie hörten eine Gemeinschaftsproduktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Bayerischen Rundfunk aus dem Jahre 1961. Und nun noch das Nocturne Nummer 4 F-Dur Opus 15 Nummer 1 von Frédéric Chopin, gespielt von Maurizio Pollini. Maurizio Pollini spielte Nocturne Nummer 4 F-Dur von Frédéric Chopin. Uhr vom Norddeutschen Rundfunk die Nachrichten. Genf. Der frühere schleswig-holsteinische Ministerpräsident Barschel ist möglicherweise an einer Überdosis von Schlaf- und Beruhigungsmitteln gestorben. Dies ist das Zwischenergebnis der Autopsie, das die Genfer Polizei am Abend bekannt gab. Ihr Sprecher Woodrow teilte mit, im Blut und Magen des Verstorbenen seien 5 verschiedene Medikamente festgestellt worden. Die Menge sei zwar noch nicht genau zu bestimmen, reiche jedoch aus, um den Tod herbeizuführen. Zur genauen Feststellung der Menge und der jeweiligen Präparate würden noch weitere Untersuchungen vorgenommen. Die zuständige Genfer Untersuchungsrichterin Nardin wies darauf hin, dass am Körper Barschels keine Spuren von Gewalteinwirkung festgestellt worden seien. Sie schloss eine gewaltsame Injektion von Giftstoffen aus. Nach den bisherigen Untersuchungsergebnissen muss nach Angaben Frau Nardins vermutlich die Todeszeit revidiert werden. Bisher war Sonntag gegen 11 Uhr angegeben worden. Da Barschel in warmem Wasser gelegen habe, könne sich die Leichenstarre verzögert haben. Polizeisprecher Woodrow gab außerdem bekannt, dass die Familie des ehemaligen Ministerpräsidenten eine zweite Obduktion in der Bundesrepublik vornehmen lassen wolle. Die Polizei hat den Leichnam inzwischen für die Beerdigung freigegeben. Die Genfer Kripo fahndet noch immer nach dem Taxifahrer, der Barschel möglicherweise am Vorabend seines Todes vom Flughafen ins Hotel gefahren hat. Die Lübecker Staatsanwaltschaft entsandte unterdessen einen Anwalt nach Genf. Er soll sich dort Einblick in die Ermittlungen verschaffen. Kiel. Der geschäftsführende Ministerpräsident Schleswig-Holsteins, Schwarz, hat sich nach Angaben eines Regierungssprechers mit der Witwe Barschels auf eine öffentliche Trauerfeier verständigt. Sie soll im Ratzeburger Dom stattfinden. Der Untersuchungsausschuss des Schleswig-Holsteinischen Landtags, der seine Anhörungen ursprünglich bis zur Beisetzung Barschels unterbrechen wollte, hat sich heute dafür entschieden, nun doch schon am kommenden Montag seine Arbeit fortzusetzen. Der Ausschussvorsitzende Klingner, SPD, begründete diesen Beschluss damit, dass die Wahlkampfaffäre so schnell wie möglich aufgeklärt werden müsse. Am Montag soll der frühere Medienreferent in der Staatskanzlei Pfeiffer gehört werden. Der Staatssekretär im Finanzministerium Schleifer hat am Abend bestätigt, dass er im Januar dieses Jahres mit dem ehemaligen Regierungschef Barschel über die anonyme Steueranzeige gegen den SPD-Oppositionsführer Engholm telefoniert habe. Dem Norddeutschen Rundfunk sagte Schleifer, Barschel habe sich in dem Gespräch nach diesem Vorgang erkundigt. Damit bestätigte Schleifer die Aussage von Finanzminister Asmussen. Barschel hatte behauptet, erst im September von der Steueranzeige erfahren zu haben. Bonn. Bundeskanzler Kohl und Forschungsminister Riesenhuber haben dem deutschen Physiker Johannes Georg Bettnorz zum Nobelpreis für Physik gratuliert. Mit dem 37-jährigen Bettnorz, der den Preis zusammen mit dem Schweizer Karl-Alexander Müller zuerkannt bekam, ist zum dritten Mal in Folge ein bundesdeutscher Wissenschaftler mit dieser Auszeichnung geehrt worden. Forschungsminister Riesenhuber sagte, die von Bettnorz und Müller entdeckte Supraleitung für den verlustlosen Transport...